1. Die sind die Priester und Leviten, die zusammen mit Zerubbabel, dem Sohn Sealtiels, und Jeshua aus dem Exil zu rückkehrten, Seraja, Jeremiah, Esra, 2. Amajah, Malak, Hattush, 3. Skichanja, Harim, Mermot, 4. Iddo, Jinnatoi, Abijah, 5. Mijamin, Marja, Bilga, 6. Skimaja, Jojarib, Jedaja, 7. Salu, Amok, Hilkija und Jedaja. Dies Männer waren die Oberhaupter der Priester und ihre Brüder zur Zeit Jeshuas. 8. Die Leviten waren Jeshua, Binui, Kadmiel, Skarebja, Judah und Matanja, welche zusammen mit seinen Brüdern den Dankgesang leitet. 9. Uni und sein Bruder standen ihnen gegenüber und waren für den Wechselgesang in den Dienstabteilungen zuständig. 10. Jeshua war der Vater von Jojakim, Jojakim der Vater von Eljaskib, und Eljaskib der Vater von Jejada. 11. Jejada war der Vater von Johanan, und Johanan der Vater von Jadua. 12. Zur Zeit Jojakims waren folgende Priester die Oberhaupter der Familien, Meraja für Seraja und Hananja für Jeremiah. 13. Meskulam für Esra und Johanan für Amaja, 14. Jonathan für Maluchi und Joseph für Skibanja, 15. Adna für Harim und Helkai für Merajot, 16. Sacharja für Ido und Meskulam für Jinnatan, 17. Sikri for Abijah, for Minjamin and Piltai for Moadja. 18. Shamua for Bilga and Jonathan for Skimaja, 19. Matnai for Jojarib and Uzi for Jedaja, 20. Kalai for Salai and Eba for Amok, 21. Hashabja for Hilkija and Netanil for Jedaja. 22. Die Oberhaupter der Familien und die Priester werden zur Zeit Eljaskibs, Jejadas, Johannans und Jaduas verzeichnet, und zwar bis zur Regierung seit Despotus Darius. 23. Die Oberhaupter der Levitischen Familien werden im Buch der Chroniken bis zur Zeit Johannans, des Enkels von Eljaskib, eingetragen. 24. Die Oberhaupter der Leviten waren Hashabja, Skarebja, Jeshua, Binui und Kadmiel. Eie Brüder standen ihnen gegenüber, im Gott durch Dankgesang zu lobpreisen, Gemus der Anordnung Davids, des Manes Gotts, wobei ein Abteilung abwechselnd mit der anderen sang. 25. Matanja, Bakbukja, Abaja und Meskulam waren ebenfalls Leviten. Talmon und Akab dienten als Torhüter und bewachten die Voritzhauser und den Toren. 26. Dies Männer waren die Oberhaupter der Familien zur Zeit Jojakims, des Sohns Jeshuas und Enkels Josadaks, sowie zur Zeit Nehemias, des Stadthalters, und des Priesters Esra, des Schriftgelehrten. 27. Für die Einweihung der Mauer Jerusalems wurden die Leviten aus all ihren Wohnorten nach Jerusalem geholt, damit sie die Feier mit Jubel, Danksagungen und Gesang, begleitet von Zimbeln, Harfen und Zithen, begehen konnten. 28. Die Sangakor versammelten sich sowohl aus der Umgebung Jerusalems als auch aus den Dorfern der Netto Fatata. 29. Sie kamen auch aus Bet Gilgal und den Felden von Geba und Asmawet, da die Sanger sich Dorferings im Jerusalem gebort hatten. 30. Die Priester und Leviten reinigten sich selbst und anschließend auch das Volk, die Tor und die Mauer Rituel. 31. ICH ließ die Obersten Judas auf die Mauer stagen und stellte zwei große Dankchoren und Prozessionen auf. Der ein Danker zog auf der Mauer nach rechts in Richtung des Miss Tors. 32. Hinter diesem Chea folgten Hoskarja und die Hafte der Obersten Judas, 33. Soia Saja, Esra und Meskulam, 34. Judah, Benjamin, Skimaja und Jeremiah. 35. Einige Priester mit Trump 10. Der Runter Sacharja, der Sohn Jonathans, des Sohns Skimajas, des Sohns Matanjas, des Sohns Mikajas, des Sohns Sakas und des Sohns Asofs, begleiteten Sie. 36. Sein Bruder Skimaja, Asareel, Milalai, Jilalai, Mai, Netanil, Judah und Hananil spielten die Musikinstrumente Davids, des Manes Gotts, Warend Esra, der Schriftgelot, und Ira Spitzer Jing. 37. Sie zogen weiter zum Quelltor und stiegen dann direkt die Stufen der Davidstadt hinauf zur Mauer, oberhalb des Palasts Davids, bis zum Wasserturm im Osten. 38. des Weiter Danke Zog nach links, wo bei ich und die and a half to des Volks im auf der Mauer folgten, über den Ofenturm bis zur Breiten Mauer. 39. Sie Zogen über das Erfremte, das Tor der Altstadt, das Fischte den Hananielturm und den Mieturm bis zum Schafter und Stelten sich schließlich im Gefängniste auf. 40. So Stelten sich die bei den Dankor im Tempel Gottes auf, zusammen mit mir und der Hafter der Vorsteher. 41. Die Priester Eljakim, Marsager, Minjamin, Mikaja, Elginai, Sacharja und Hernanja waren mit Trump 10 anwesend. 42. Ibenso waren Marsager, Skimaja, Elisa, Uzi, Johannan, Malkia, Elam und Issa Debi. Die Sanger erhoben ihr Stimmen und Jisratscher war a Leiter. 43. Und diesem Tag brachten sie groß Opfer da und freuten sich se, denn Gott hat ihnen groß Freude geschenkt. Auch die Frauen und Kinder freuten sich, so dass die Freude Jerusalems weith in Horbar war. 44. Zu dieser Zeit wurden Männer als Aufseher über die Kammern eingesetzt, die als Lagerraum für die Hebeopfer, Erstlingen senden dienten. Der Deutsche Sultan die gesetzlich vorgeschrieben in Abgaben für die Priester und Leviten aus den Felden der Stadt gesammelt werden, denn Judah freut sich über die Priester und Leviten, die ihren Dienst verrichteten. 45. Dies Priester und Leviten verrichteten den Dienst ihres Gott soe den Reinigungsdienst. Auch die Sanger und Torhüter erfüllten ihren Dienst gemäß den Anordnungen Davids und sein Sohn Salomo. 46. Bereits in früheren Zeiten, zur Zeit Davids und Asophs, des Leiters der Sanger, gab es Lob und Dankgesang für Gott. 47. All Israeliten entrichteten zur Zeit Zerubbabels und Nehemias die Taglichen abgaben für die Sanger und Torhüter. Sie lieferten die Weihegaben und die Leviten, welch wiederum die ihnen zustehenden Weihegaben und die nachkommen Aarons Weitergaben.